aus Curaçao. Mr. Manikam Yogeshwaran, all the way from London, England. From Mali, Mr. Dra Diara. Monsieur Nuju Mwaza, aus Casablanca. Thomas Kessler aus Düsseldorf, Keyboards. Roman Bunker aus München an der Gitarre und an der Oud. Friedemann Josch. Marlon Klein. Charlie Maiano. Let's not forget on bass, Mr. Uwe Muri. Si botingani sali, wak mwe chofo.